Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister freut zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. England hat gestern 0-0 gespielt. So, wisst ihr, was das heißt? Oh, dass die nicht gewonnen haben. Nein, Lukas, ja, also auch. Aber oh, das heißt, dass wir selbst dran müssen heute Abend. Ja, wenn England gestern so gewonnen hätte, ja, dann wären wir sicher in einem von den Achtelfinals gewesen. Oh, bescheuerte. Allerdings, Lukas, ja, vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat gestern, dann weiß man auch, was Tempo bedeutet, ja. So im Vergleich zu euch am Donnerstag, ja. Ihr wart ja so lahm wie die alte Herrenmannschaft des SC Wurmlingen. Kalli, gut, dass du da bist. So, hast du das gestern im Fernsehen gesehen? Ja, das hab ich, Jogi. Das war sehr schön anzusehen. Ja, das stimmt. Da war alles dabei, was das braucht. Ja, das hatte so eine Würze bis zur letzten Minute. Absolut. Ein echter Genuss, das Ganze. Ach, da muss ich echt auch mal hin. Aber Kalli, da kannst du doch gar nicht hin, ja? So, das Spiel ist ja quasi vorbei, ja? Also, das war ja gestern Abend. Ja, okay. Welches Spiel? Ja, hast du nicht das England-Spiel geschaut? Nee, ja, okay. Ich hab Rach, der Restaurant-Tester, geschaut. Aber warum denn das? Ja, okay. Da ging es um Riesenschnitzel in einem runtergekommenen Restaurant. Naja, also, so ein runtergekommenes Restaurant, das klingt jetzt so nicht gerade nach einem Genuss, wie du gesagt hast. Ja, okay, hallo, es ging um Riesenschnitzel. Da sind selbst die Schlechtesten immer noch mein Leibgericht. Je suis Jürgi.